Hey, ich weiß, du willst kein Gras rauchen. Ich weiß das. Aber ich werde dich heute high machen. Heute ist Freitag, du hast keine Arbeit und du hast sonst nichts zu tun. Mir egal, was ihr denkt, ich sage, was ich denk. Yo, ich liebe Cannabis und ich bin ein Konsument. Ich weiß, es ist illegal, doch das ist mir scheißegal, denn ich bin ein Chinchilla. Ich lieb den Shit in Tüten, ich lieb den Shit in Mischen. Es ist einfach erfrischend und bequem wie ein Kissen. Also listen, habt ihr wieder Bock, ein Spliff zu tanken? Lauscht den Track und kommt auf andere Gedanken. Dieser Track ist Urlaub für dein Ohr. Nach diesem Track fühlst du dich wie neugeboren und erfrischt. Yo, ich pack die Fakten auf den Tisch, werd wie ein Schwerverbrecher behandelt, weil ich Blüten kiff. Ich bin enttäuscht von der Polizei, dein bester Freund und Helfer. Von wegen, meine Props regel ich selber und deswegen zieh ich weiter mein Ding durch und bleib wie ich bin und sag einfach nur, was ist schon dabei? Drogen zu missbrauchen, Tüten zu rauchen und Gras zu verkaufen. Jeder war mal jung, jeder will mal Spaß haben. Der eine will einen Sportwagen, der andere will halt Gras haben. Was ist schon dabei? Drogen zu missbrauchen, Tüten zu rauchen und Gras zu verkaufen. Jeder war mal jung, jeder will mal Spaß haben. Der eine will einen Sportwagen, der andere will halt Gras haben. Sitz im Thermoanzug auf der Bank, in der Hand ne Breitbandwand, den Ticker alles abgekauft, weil hinter mir der Ossi stand. Mit Hightechnik vom Feinsten aufgeschrieben, mit nem Bleistift, check das ab, wenn du bereit. Und für den Scheiß auf Breites hab mit 15 angefangen, das heißt jetzt 10 Jahre Highlife. Ohne Wenn und Aber, jeden Tag ne fette Brindtime. Mach Tabula Rasa und zieh mir noch ein Joint an. Du bist die Beste und so gut zu mir, komm lass uns am Start sein. Ich mach dich heiß und du setzt bei mir ne neue Highline. Wenn du da bist, fühl ich mich nicht allein. Gelassen von all dem Duft, den du versprühst und geben, fühlt man sich doch einfach besser, denn Zeitlebens ohne zu erleben ist meiner Ansicht nach vergebens und wird auch nicht belohnt. Wie ein Tütchen voller Weed mit nem Loch im Boden. Seh die Dinge realistisch in Weitwinkeloptik und muss sagen, ich genieße es sehr mit Mary Jane. Was ist schon dabei? Drogen zu missbrauchen, Tüten zu rauchen und Gras zu verkaufen. Jeder war mal jung, jeder will mal Spaß haben. Der eine will einen Sportwagen, der andere will halt Gras haben. Was ist schon dabei? Drogen zu missbrauchen, Tüten zu rauchen und Gras zu verkaufen. Jeder war mal jung, jeder will mal Spaß haben. Der eine will einen Sportwagen, der andere will halt Gras haben. Yo, ich denk, eigentlich könnte ich heute mal wieder chillen, denn Arbeit und Stress sind sowieso gegen meinen Willen. Ich pack das Weed aus, roll mir ein Horn. Herr Fuck, Piep zerrissen, dann halt nochmal von vorn. Es ist endlich vollbracht, ich lieg völlig frei, denn Weed ist die Macht. Du sagst, lass die Finger von, denn Weed macht dich schwach. Ach, scheiß auf dich, das Weed gibt mir Kraft. Ich hab zwar keine Kohle, doch nimm alles, was du hast. Der Joint dreht ne Runde, alle liegen flach. Der Alkohol zerstört und schürt Hass. Rauch lieber Weed und du weißt, was du hast. Yo, ich bin seit 10 Jahren dabei, 10 Jahre high mit kleinen Pausen, doch die mussten sein. Es hat mir nie geschadet, guckt mich an, es geht mir gut. Follow hat euch was zu sagen, also hört ihm zu. Was ist schon dabei? Drogen zu missbrauchen, Tüten zu rauchen und Gras zu verkaufen. Jeder war mal jung, jeder will mal Spaß haben. Der eine will einen Sportwagen, der andere will halt Gras haben. Was ist schon dabei? Drogen zu missbrauchen, Tüten zu rauchen und Gras zu verkaufen. Jeder war mal jung, jeder will mal Spaß haben. Der eine will einen Sportwagen, der andere will halt Gras haben. Dies ist ein Liebesbrief an meine zweite Liebe, Mary Jane. Auch wenn ich dich nicht verdiene, du bist mein größter Schatz. Neben Beats, Rhymes und Cuts haben nur noch Bong und Papers in meinem Leben Platz. Es war Liebe auf den ersten Hit, du hast mich fett verschickt. Es ist immer noch dein Anblick, von dem ich nicht genug krieg. Von Zug zu Zug steigt mein Verlangen nach dir. Wenn dir kalt ist, so müll ich dich sanft mit nem Papier, zünd ein Feuer an und zieh dich nah an mich ran. Wir zwei sind uns so nah, wie man nur nah sein kann. Ich lieb es, wie du aussiehst, was du mir gibst, wie du riechst. Vergessen sei die Säumerie, wenn du mit mir fliegst. Bist du einmal nicht da, dann wird mir jedes Mal klar, was? Wir beide gehören zusammen wie Heidi Klum und die Wonder Bra. Du bist es, die mich seit 10 Jahren begleitet. Wir beide bleiben zusammen, bis der Tod uns scheidet. Was ist schon dabei? Drogen zu missbrauchen, Tüten zu rauchen und Gras zu verkaufen. Jeder war mal jung, jeder will mal Spaß haben. Der eine will einen Sportwagen, der andere will halt Gras haben. Was ist schon dabei? Drogen zu missbrauchen, Tüten zu rauchen und Gras zu verkaufen. Jeder war mal jung, jeder will mal Spaß haben. Der eine will einen Sportwagen, der andere will halt Gras haben. Ich nehme mir ne Blüte und brösel sie ins Longpay. Brauche meine Tüte und alle wissen, dass es losgeht. Denn ich dichte meine Reime, wie es Dichter eben machen. Weil ich dabei meistens dicht bin, bin ich auch ziemlich oft am Paffen. Warum sollte ich es auch lassen, denn ich tu doch keinem was damit. Muss trotzdem ständig aufpassen, dass mich die Bullerei nicht fickt. Ey, was ein Shit, ich check das nicht, warum der Shit verboten ist. Denn saufen kann ich mich, haken dich, doch warum kiffen nicht? Ich lieb den Spliff, den weißen Rauch. Ich atme ein, ich atme aus. Ich würde nicht sagen, dass ich's brauche. auf, doch vorerst höre ich es nicht auf. Ihr seht das so, ich bin voll dicht, doch ich hab eine andere Sicht. Braucht doch einfach mal einen Spliff und schaut die Welt so an wie ich. So viel anders ist da nicht, hört auf den Shit so down zu machen. Denn wenn der Shit so teuflisch ist, könnte ich wohl nicht andauernd lachen. Aber ich mein Krass dabei, ist meistens auch der Spaß nicht weit. Egal ob Bong oder Tüte, Hauptsache breit.